Wie schon in ihrem Regiedebüt, dem Zeichentrickfilm Persepolis, sucht Marjan Satrapi auch in ihrem zweiten Film keinen realistischen Zugang zu ihrer Heimat. Ihr Iran ist eine künstliche, nachgebaute Studiowelt. In diesem Universum des orientalischen Dekors wohnt der Geigenspieler Nasser Ali. Wir schreiben die 50er Jahre und ein Erzähler führt uns durch die Geschichte. Kehren wir zu Nasser Alis Jugendzeit zurück. Von Kindheit an gehörte seine ganze Leidenschaft der Musik. Als er 21 Jahre alt war, beschloss seine Mutter, ihn nach Shiraz zu schicken, zum Geigenstudium beim größten Meister seiner Zeit, Ara Mozaffar. Mittlerweile ist Nasser Ali ein erwachsener Mann mit Familie. Ein unglücklicher, erwachsener Mann. Zuflucht, wenn auch ohne Erfolg, bietet ihm weiterhin die Musik. Doch seine Ehefrau wird die geliebte Geige im Streit zerstören. Großer Gott! Ich habe es satt, mich um alles zu kümmern! Ich kaufe ein, koche, bügle, mach die Wäsche und muss auch noch das Geld verdienen! Du bist doch der Mann, du bist zuständig für die Versorgung deiner Familie! Was bist du beschränkt, du mit deinem jämmerlichen kleinen Leben als Lehrerin? Ohne Instrument kein Leben mehr. Nasser Ali beschließt zu sterben. In 8 Tagen. Jeder dieser letzten Tage seines Lebens wird dem Zuschauer als Miniaturerzählung präsentiert und alle Gefühlslagen von komisch bis tragisch werden dabei angeschlagen. Auch hat jede Episode ihren eigenen visuellen Stil. Und wenn Nasser Ali die große Liebe seiner Jugend wieder trifft, wird es melodramatisch. Wissen Sie nicht mehr, wer ich bin? Es tut mir leid. Ehrlich gesagt, nein. Iran heißt diese Frau. Iran, eine Liebe, für die es keine Zukunft gegeben hat. Iran, ein Land, aus dem die Regisseurin dieses Films geflohen ist. Huhn mit Pflaumen mag wie ein fantastisches Märchen erzählt sein, aber Marjan Satrapis zweiter Film ist auch eine Reflexion über Exil und Heimatverlust und über ein Leben, das nicht gelebt werden durfte.